Vernehmt die Revolution. Vernehmt sie mit ganzem Körper, mit ganzem Herzen, mit ganzem Bewusstsein. Es ist Aufgabe und Pflicht eines jeden Künstlers, das zu sehen, was sich anbahnt, jene Musik zu hören, in der die sturmgepeitschte Luft rumort. Meine Damen und Herren, das ist kein Futurist, der das geschrieben hat, sondern jemand, der von den Literarhistorikerinnen und Literarhistorikern in die Rubrik des Symbolismus eingeordnet wird. Es war nämlich Alexander Bloch, der diese Zeilen geschrieben hat 1918, kurz nach der Oktoberrevolution, und auch offenbar als Symbolist beeinflusst war oder mitgerissen worden war von dem revolutionären Geschehen. Das Vernehmen der Revolution mit Sinnen, Herz und Verstand, wie es in den Zeilen von Bloch uns entgegenkommt, und das Sehen des sich Anbahnenden, also des Neuen, das ist ja direkte Verbindung zum Thema Avantgarde, das Sie eben angesprochen haben, das sind allerdings Formulierungen, die direkt gemünzt sein könnten auf den russischen Futurismus und die uns hineinziehen in dasjenige, was den russischen Futurismus angetrieben hat. Und einen besonderen Akzent möchte ich heute auch darauf legen, auf die Musik hören, in der die sturmgepeitschte Luft rumort. Das war natürlich vom Bloch im übertragenen Sinne gemeint, also nicht nur die tatsächliche Kunstmusik, aber ich möchte gerne heute den Akzent auf die Musik, futuristische Musik, die dann in Gefolge der futuristischen Bewegungen aufkam, werde diesen Akzent auf diese Kunstform legen, nicht so sehr auf die bildende Kunst, nicht so sehr auf die Literatur. Ich gehe in zwei Schritten vor. Ich gehe erst einen konzeptuellen Teil, der beschäftigt sich mit dem, was eben erwähnt wurde, nämlich dem Begriff der Schönheit der Revolution. Also eine, wenn Sie so wollen, nicht eine Ästhetisierung der Revolution, aber die gerade nicht eine Ästhetisierung der Revolution, aber die Verschwisterung des Schönheitsbegriffs mit dem Begriff des revolutionären Handelns. Und ich finde, dass die Wendung aus einem der russischen Bekundungen, nämlich die Wendung neue vorwärtsschreitende Schönheit, diesen Begriff besonders gut fasst und unabhängig von den Erzeugnissen sozusagen als Überschrift überhaupt für diese Verbindung stehen kann. Das werde ich im ersten Teil durchführen und dann werde ich in einem zweiten Teil exemplarisch vorgehen und wir werden uns dann widmen konkreten Produkten, genauer gesagt einem Komplex und einem Seitenblick. Der Seitenblick gilt zunächst der berühmten futuristischen Oper Der Sieg über die Sonne. Das ist eines der großen, ich werde dazu noch später was sagen, mythischen Geschehnisse. Das ist vor der Revolution gewesen. Und dann werden wir uns anschauen, nachrevolutionäre oder im Gefolge der Revolution entstehende Stück, dem berüchtigten Stück von Mossolow, Zawod, das Fabrik eigentlich. Im Deutschen hat sich das schon in den späten 20er Jahren als Eisengießerei behauptet. Also im Deutschen heißt der Titel Eisengießerei. Dieses Stück werden wir uns anschauen. Ich beginne also zunächst mal mit dem Konzeptionellen. Und schlage Ihnen jetzt einen Revolutionsbegriff vor, der handlungstheoretisch formuliert ist. Also im Zentrum steht menschliches Handeln. Und Voraussetzung dieses Begriffes ist die Auffassung oder eine Auffassung, das ist eine gut eingeführte, von vielen vertretene Auffassung, dass menschliche Handeln sich gut verstehen lässt mit dem Wittgensteinschen Begriff des Regelfolgens, Handlungsregelfolgens. Jetzt fragen wir uns, was sind Handlungsregeln? Handlungsregeln sind hypothetische Imperative. Was sind hypothetische Imperative? Hypothetische Imperative haben die Form, wenn du das und das willst, dann musst du das und das tun. Das wäre eine Handlungsregel. Es ist ersichtlich, dass in dieser Fassung die Handlungsintention oder die Handlungsabsicht eingegangen ist, aber nicht isoliert wird, sondern ein Glied dieser Wenn-Dann-Beziehung darstellt. Wenn du das und das willst, gib diese Absicht an, dann musst du das und das tun, gib das sozusagen tatsächliche Tun an, und beides zusammen ergibt eine Handlungsregel. Das ist ganz konventionell. Ja, daran ist nicht die einzige Option, Handeln zu verstehen natürlich, aber es ist, also unter gegenwärtigen Soziologinnen und Soziologen ist auch gerne der Begriff der Kreativität im Schwange, um Handeln zu verstehen. Und das kommt denen oftmals zu starr vor, aber mir scheint, das ist ein Selbstbetrug. Wir können nicht Kreativität primär ersetzen, sondern müssen zunächst mal, vielleicht ist das auch ein ideologiekritischer Ansatz von mir, den ich da verfolge, müssen zunächst mal sozusagen von einer Regelhaftigkeit ausgehen und können uns nicht so ein romantisches, in einem romantischen Anfang bewegen. Wenn wir das mal so akzeptieren und sagen, okay, Handeln heißt Regelfolgen und Regelfolgen heißt hypothetischen imperativen Folgen, dann kommen eigentlich zwei Momente ins Spiel. Das erste Moment ist, dass wir das nicht explizit machen, sondern implizit. Ja, wir handeln nicht, indem wir uns irgendeine Regel aufschreiben oder einen Zettel rausholen, auf dem solche Regeln stehen, auch keinen inneren oder irgendwie geistig sublimierten Zettel, sondern wir handeln implizit. Das bedeutet, Wittgenstein formuliert das so, dass er sagt, wir können einer Regel blind folgen. Ja, blind folgen heißt nicht automatisiert, das geht bei Wittgenstein auch manchmal in diese Richtung rein, das ist so ein behavioristisches Erbe bei ihm, aber das können wir davon lösen und dann können wir sagen, eine Regel blind folgen heißt implizite hypothetische Imperative befolgen. Das wäre die eine Seite, und die andere Seite, die wichtig ist zu sehen, dass dass das Konzept des Regelfolgens beinhaltet die Pluralität von Handelnden. Ja? Handeln ist eigentlich immer miteinander handeln. Warum? Weil der Begriff einer Regel keinen Sinn ergibt, wenn es nur einen gibt. Ja? Sondern eine Regel ist ihrer Gestalt nach nicht faktisch, aber sozusagen normativ auf eine Pluralität, auf eine Vielzahl von Instanzen bezogen, die dieser Regel folgen. Das sind, wie gesagt, relativ konventionelle Bestandteile, die ich zunächst mal auffahre, die allerdings es in sich haben, wenn wir ihnen jetzt nachgehen. Das ist dann weniger konventionell, wenn wir diesen Implikaten nachgehen. Also würden sagen, okay, wir gehen mal so weiter und sagen, Handeln ist Regelfolgen, Regeln folgen wir implizit oder blind, und gleichzeitig heißt Regelfolgen die Pluralität, also nicht Privathandeln, das gibt es nicht, sondern es gibt immer ein Miteinanderhandeln, auch wenn es ein implizites Miteinander ist. Dann haben wir folgendes Problem, mit dem wir anfangen, oder wo es jetzt haariger wird, nämlich wir müssen uns fragen, wenn Handeln wirklich Regelfolgen ist, dann werden Regeln angewendet in bestimmten Situationen. Aber die Anwendung von Regeln ist selber nicht mehr durch eine Regel geregelt. Sonst bekämen wir einen Regelregress. Ja, wir bräuchten immer höhere Regeln, die dann die Anwendung von Regeln gewährleistet. Wir können also nicht sagen, die Anwendung von Regeln ist letzten Endes selber wieder geregelt, sondern wir müssen sagen, die Regelanwendung muss durch etwas anderes erfolgen als die Applikation einer weiteren Regel. Der klassische Begriff dafür ist zu sagen, die Anwendung von Regeln erfolgt durch praktische Urteilskraft oder durch Klugheit. Ja, also nicht durch die Applikation einer höheren Regel, sondern ich kann Regeln applizieren. Ja, das ist dasjenige, was die Klugheit vollzieht. Und das muss eingeübt werden, dieses Applizieren, das die Klugheit vollzieht. Und das Problem ist nun zu fragen, das Problem, was entsteht nun, zu sagen, wie kann denn die Regelanwendung, also wie kann ich denn diese Klugheit erwerben? Das ist ja ein praktisches Vermögen. Wie kann ich dieses praktische Vermögen erlangen, wenn ich nicht selber wieder sozusagen normiert durch höhere Regeln geregelt werde? Und die Antwort, die mir da auch richtig erscheint und die eine sehr konservative Antwort ist, ist zu sagen, es muss einen Horizont von einem Gemeinsinn geben, der es Handelnden ermöglicht, Regeln anzuwenden, also Handlungsregeln zu folgen. Und dieser Horizont des Gemeinsinns ist ein entsteht im Miteinanderhandeln selbst, es gibt also keine höhere Instanz, sondern es ist gleichsam in der Immanenz des Miteinanderhandelns entsteht dieser Horizont. Und in ihm, wenn wir in ihm verstehen wir Regeln anzuwenden. Anders gesagt, in ihm verstehen wir zu handeln. Traditionell gesprochen mit dem Sensus Communis, mit dem Gemeinsinn, sind wir miteinander Handelnde und können in diesem Miteinander handeln, Handlungsregeln, hypothetische Imperative anwenden. Was ist das Konservative an diesem Gedanken? Das Konservative klingt doch eigentlich ganz gut, so sozial, irgendwie miteinander handeln, aber das Konservative daran ist, dass dieser Horizont des Miteinanderhandelns ein geschichtlich gewachsener Horizont ist, der geleitet wird durch Autoritäten, an denen sich Handelnde orientieren können, ja, an den Bilden, die sozusagen ihr Regelanwendungskönnen, durch Institutionen, die sozusagen Räume des Handelns darstellen. Das Handeln erfolgt ja nicht irgendwie luftleer, sondern immer in handlungsinstitutionellen Zusammenhängen. Und drittens an gewissen Orientierungspunkten, die meinen Gemeinsinn, meine Klugheit, meine Urteilskraft anwenden. Und diese Orientierungspunkte heißen mit einem Begriff der Tradition Topoi. Es gibt bestimmte Topoi, das sind sozusagen nicht zwingende Dinge, aber eingeübte Dinge, die orientierende Kraft haben. Ja. Wir haben, also um es vielleicht mal ein bisschen auszuformulieren, gelingendes Handeln, wenn wir handeln, haben wir bestimmte Autoritäten des Handelns implizit im Nacken sitzen oder vor Augen vielleicht sogar, explizit vor Augen. Klassische Sozialisationstheorien können jetzt greifen, das können Sie ausformulieren, wie Sie wollen. Für uns ist wichtig, irgendeine Form von Autorität spielt dort eine große Rolle. Gegebene Institutionen und wie gesagt ein Netz von Gemeinplätzen, das unsere Handlungsrichtungen irgendwie anleitet. Ja? Das ist alles traditional gegeben. Und jetzt können wir aus diesem Handlungsmodell folgende Schlussfolgerungen ziehen. Wir können sagen, es gibt mindestens zwei Heteronomien in diesem Handlungsfeld, also zwei Fremdgesetzlichkeiten in diesem Handlungsfeld. Die erste Heteronomie betrifft die Handlungsregel selbst. Wenn die Handlungsregel sagt, wenn du das und das tust, willst, dann musst du das und das tun, dann ist die Voraussetzung, Hypothese heißt ja nichts anderes als Voraussetzung, dann ist die Voraussetzung, wenn du das und das willst, dieses Wollen ist etwas, was wahrscheinlich etwas Fremdbestimmtes reinbringt, weil dieses Wollen sich sozusagen herleitet aus bestimmten zufälligen Gegebenheiten meiner Person, die in einem Bedingungszusammenhang stehen, ja, den ich selber nicht in der Hand habe. Da haben wir also etwas sozusagen im Handeln, ins Handeln reinkommende, was nicht in der Eigenmacht des Handelns steht, sondern sozusagen von außen in es reinragt. Und die zweite Heteronomie, und das ist das, was für uns jetzt wichtig ist im Blick auf die Revolution, sind eben die Autoritäten, die Institutionen und die Topoi. Sie sind fremdgesetzlich insofern, als sie auch nicht in der Hand der Handelnden liegen, sondern Voraussetzungen des Handelns darstellen und also eine fremde Gesetzlichkeit in, sozusagen da einführen. In dem bislang skizzierten Handeln ist revolutionäres Handeln noch nicht formulierbar. Ja? Und entsprechend sind die Sozialphilosophien, die sich mit einem solchen oder einem verwandten Handlungsbegriff beschäftigen oder in jedem Fall, oder meistens setzen sie ein Stillschweigen voraus, entweder konservative oder reformistische Theorien. Ja? Die Konservativen bejahen die Traditionalität der Autorität, die Traditionalität der topischen Orientierungspunkte, die Traditionalität von Institutionen, die den Handlungsraum uns zurechtstellen. und sagen, es ist wichtig, dass wir diese Art von Gegebenheiten wertschätzen, uns in ihnen wiedererkennen können und aus ihnen heraus handeln. Die reformistischen Handlungstheorien sind Handlungstheorien, die sagen, das ist nicht so starr, wie das klingt. Man kann das zwar nicht total umwälzen, aber wir können ja innerhalb dieser Handlungszusammenhänge sozusagen in dem Horizont der einen Institution andere handeln und dadurch andere Institutionen umbauen oder neue Orientierungspunkte, neue Gemeinplätze des Handelns sozusagen einbringen, sodass das mit Gramsci gesprochen hegemoniale Modell gar nicht so hegemonial ist, sondern innerhalb dieser hegemonialen Zusammenhänge, Reformen und Veränderungen möglich sind, aber eben nicht alles, ja, sondern kleinere Bereiche, die sich dann verbessern lassen. Das sind deren so klassische Positionen eines reformistischen Progressivismus. Soweit wäre das Handlungsmodell ausformuliert. Und die Frage ist nun, wie können wir revolutionäres Handeln vor diesem Hintergrund verstehen? Revolutionäres Handeln ist ersichtlich mehr als all das, was ich gerade skizziert habe. Revolutionäres Handeln erhebt den Anspruch, nicht irgendwelche Teilbereiche zu reformieren. Und erhebt er natürlich erst recht nicht den Anspruch, gegebene Institutionen, Topoi und Autoritäten zu akzeptieren, sondern es erhebt eigentlich den Anspruch, wenn ich das jetzt abstrakt formuliere, gar nicht mehr heteronom zu handeln. Also auch nicht teilheteronom zu handeln, sondern autonom zu handeln. Und zwar genauer gesagt, autonom miteinander zu handeln. Und Autonomie, wissen Sie alle, heißt selbstgesetzlich zu handeln, also eigengeregelt zu handeln. Und ein wirklich eigengeregeltes Miteinanderhandeln müsste ein Miteinanderhandeln sein, das den gegebenen Horizont des Gemeinsinns umwälzt. Ja? Diesen Horizont umzuwälzen. Und jetzt sehen wir sofort das Paradox für die Konservativen und Reformisten oder die Schwierigkeit für die Revolutionären, je nach Perspektive. Die Schwierigkeit besteht darin, wie kann ein Handeln, das eo ipso unter Autoritäten in Institutionen und in Orientierung an Topoi sich vollzieht, wie kann ein solches Handeln wirklich Autonomie gewinnen? Ja, wie kann sie es das tun? Es kann ja nicht einfach sagen, ich handle plötzlich ganz anders. Ja? Ich habe überhaupt keinen Orientierungspunkt. Ich habe überhaupt keine Vorbilder, keine Autorität, die mich irgendwie anleitet. Ich habe überhaupt keine Institutionalität innerhalb dessen ich handle. Das wäre sozusagen ein schlechtes Utopismus, wenn wir das, also nicht die sinnvolle Utopie, sondern ein schlechter Utopismus, wenn wir so reden würden. Wir brauchen also etwas, was innerhalb dieses Horizontes diesen Horizont gegen den Strich bürst, und zwar radikal gegen den Strich bürst. Das anders formuliert, wir brauchen revolutionäre Autoritäten, revolutionäre Topoi und revolutionäre Institutionen. Eine revolutionäre Institution wäre zum Beispiel in den Augen vieler älterer Genossinnen und Genossen die Partei gewesen. Ja, da sind wir, glaube ich, heute ein bisschen skeptischer. Aber das wäre ein klassisches Beispiel für eine revolutionäre Institution. Historikerinnen und Historiker wissen sofort, dass damit Schwierigkeiten verbunden sind, aber das wäre eine mögliche Option. Revolutionäre Autoritäten wären irgendwie revolutionäre Vorbilder, Spartacus, Thomas Münzer oder sowas. Ja. Und kann man auch sagen, vielleicht schwierig. Ist das nicht sozusagen eine falsche Gegenklassik oder so, die da reinkommt? Aber möglicherweise sind das Optionen. Ich will über die Optionen nicht sprechen, sondern mich interessieren vor allem die revolutionären Topoi, also diese Orientierungspunkte. Das hat damit zu tun, dass eine Einsicht der Klugheitsphilosophie, also der Philosophie der Klugheit lautet, dass kluges Handeln nicht analytisch, sondern eben topisch ist. Das heißt, es ist immer in aushandelbaren, in einem gemeinsamen Gespräch, es ist zu weich gesagt, aber in einem gemeinsamen Horizont irgendwie aushandelbaren Gemeinplätzen oder Orientierungspunkten zu verstehen. Und wir müssen uns also fragen, gibt es revolutionäre Topoi? Also gibt es Gemeinplätze, das klingt komisch, ne? Der Gemeinplatz ist ja eigentlich was irgendwie Festzurrendes, einem im Alltag irgendwie Einzementierendes, aber gibt es Gemeinplätze, die so beschaffen sind, dass sie wirklich eine revolutionäre Aktion anleiten können? Und Immanuel Kant, der ja in diesem Jahr Geburtstag auch hatte und von Olaf Scholz zur Rechtfertigung seines Militarismus verwendet wurde bei der Geburtstagsfeier in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, und die gesamte Kant-Professorenkollegenschaft fand das ganz toll. Immanuel Kant hat uns ein revolutionäres Geschichtszeichen gegeben, nämlich die Französische Revolution, einen revolutionären Topoi gegeben, ich habe mir jetzt versprochen, also jetzt habe ich den Begriff schon rausgelassen, Geschichtszeichen könnten Topoi sein. Was ist ein Geschichtszeichen nach Kant? Das ist eine interessante Konzeption. Die Revolution, also in Frankreich, war ein Geschichtszeichen in Königsberg. Warum? Kant sagt, wir werden hingerissen zu dieser Handlung, obwohl wir ganz weit weg sind von Paris. Das heißt, wir haben gar kein Eigeninteresse an diesen Handlungen. Und weil wir kein Eigeninteresse an diesen Handlungen haben, sind diese Handlungen, um die es da geht, nicht bedingt, also stehen unter keinen Hypothesen, sind also keine hypothetischen Imperative, sondern weisen auf das hinaus, was sozusagen jenseits dieser hypothetischen Regelung steht. Das heißt, in anderen Worten, sie sind autonom. Ja, sie sind nicht mehr heteronom, sie haben nicht eine Voraussetzung, eine Hypothese in der Handlungsregel mehr drin, sondern ich werde da hingerissen, ohne dass irgendeine mir gegebene Hypothese das leiten würde. Sind also interesselos. Und das wäre der Marker, das Kennzeichen eines Geschichtszeichen, dass wir mit interesselosem Enthusiasmus auf dieses Zeichen reagieren. Das kann sicherlich nicht die einzige Antwort auf unser Problem sein, aber es ist eine Antwort auf das Problem. Und es ist die Antwort, die uns jetzt unmittelbar zu unserem Thema Schönheit führt. Ich sollte also nochmal vielleicht auch deutlicher werden, vielleicht sind hier auch Leute, die kritische Theorie, also nicht das, was heute darunter läuft, sondern kritische Theorie im Sinne der Schriften Horkheimers und Adornos aus den 30er und 40er Jahren, dass sie an sowas interessiert sind. Sie können diesen interesselosen Enthusiasmus, von dem Kant spricht, nämlich gut auf diese Theorie beziehen, weil klar ist, dass ein interesseloser Enthusiasmus kein Enthusiasmus ist, der unter dem Prinzip der Selbsterhaltung mehr steht. Ja, das Prinzip Selbsterhaltung ist ja das Problem, mit dem die Dialektik der Aufklärung ringt. Ja, und mit dem Horkheimer in meinen Augen sehr unterschätzte Horkheimer in mehreren Aufsätzen in den 30er Jahren ringt. Und wir können sagen, das Selbst ist draußen, weil es interesselos ist, ne? Der Enthusiasmus. Das heißt, wir hätten hier eine Option eines Enthusiasmus, der dem Grundprinzip der Selbsterhaltung, das man mit gutem Recht als Prinzip der neuzeitlichen Philosophie verstehen kann, dass dieses Prinzip aushebelt. Ja? Das nur als Seitenbemerkung. Also wir hätten also einen interesselosen Enthusiasmus. Was aber ist Enthusiasmus eigentlich? Enthusiasmos ist das, wie Platon im Ion zeigt, dasjenige, was uns zum Schönen hinreißt. Ja? Enthusiastisch heißt eigentlich hingerissen werden von etwas. Ja? Hingerissen werden, angezogen werden von einer Sache, nicht sozusagen aus dem Selbst herausdenken, sondern die Sache zieht mich an. Und dieses angezogen werden oder hingerissen werden ist bei Platon explizit verbunden mit dem Schönen. Ich sehe einen schönen Menschen bei Platon und werde hingerissen zu diesem Menschen. Ja, das ist nicht sozusagen, was ich selber dann sozusagen mehr in der Hand habe. Und dieses Hingerissenwerden scheint jedenfalls ein Bestandteil der ästhetischen Erfahrung zu sein. Und das ist jetzt wichtig, dass wir das akzeptieren, dass es ein Bestandteil von ästhetischer Erfahrung ist. Es ist daher nämlich nicht einfach ein Erlebnis. Es ist nicht das ästhetische Erlebnis. Ja, das Erlebnis ist sozusagen gebunden an die Subjektivität, also an die Einzelsubjektivität, an das Selbst und ist sozusagen eigentlich eine sozusagen emotionale Unterfütterung im Rahmen von Selbsterhaltung. Das ist eine Unterscheidung, die von Adorno auch stammt und die ich für richtig halte. Ästhetische Erfahrung ist etwas, was erstens den Bannkreis des Subjektes durchbricht und zweitens auch nicht etwas Punktuelles ist, sondern etwas, was sich dann auch in ein in etwas, wie soll man das sagen, substanziell wäre falsch, aber in eine, ja, ich meine, wenn wir von einer Erfahrung sprechen, dann sprechen wir auch von einem zeitlichen Kontinuum, in dem das stattfindet. Aber es ist, dieses Kontinuum darf wiederum nicht verwechselt werden mit einem Zustand. Ja, so wie bei Nietzsche, der immer vom ästhetischen Zustand spricht. Das ist kein Zustand, eine ästhetische Erfahrung, sondern es ist etwas, was mich bewegt, eben hinreißen lässt oder hingerissen sein lässt, eben hinreißt. Und der griechische Begriff dafür ist Enthusiasmus. Also wir haben also den Enthusiasmus, den interesselosen Enthusiasmus, ganz eng verknüpft mit der Schönheit. Und das wäre für mich der begriffliche Schlüssel oder die begriffliche Begründung dafür, dass wir überhaupt von dem, was Sie vorhin Ästhetik der Revolution genannt haben, sprechen können. Ästhetik der Revolution wäre verbunden mit einer ästhetischen Erfahrung, die selber revolutionär ist. Und diese ästhetische Erfahrung hätte dann mit dem Hingerissensein zu tun. Und dieses Hingerissensein würde erfolgen, zum Beispiel durch ein Geschichtszeichen. Wenn Sie mir diese Verknüpfung also der Kant, Adorno und Platon erlauben, die nicht theoriegeschichtlich, aber sachlich an diesem Punkt zusammenfallen können. Okay, damit hätten wir eine Legitimität, eine begriffliche Legitimität für die Rede von der Ästhetik der Revolution, die Sie eben genannt haben, die eben keine Ästhetisierung der Revolution im Sinne einer Erlebnishaftigkeit oder so etwas darstellt. Das sind ja auch Fassungen, die mit Revolutionen oft verbunden werden, da irgendwie Rausch oder solche Dinge. Darum geht es nicht so sehr, sondern es geht darum, dass sich ein Schönes geltend macht, beziehungsweise nicht nur ein Schönes. Man kann dann darüber nachdenken, ob wir auch die klassischen ästhetischen Theorien Schönheit, Erhabenheit auf die Revolution anwenden kann. Und ich glaube, man kann es ganz gut. Also die Terreur ist zum Beispiel klarerweise kein Schönes, aber sie gehört in diesem Bereich der Revolution hinein als möglicherweise eine Nachfolgegestalt des Erhabenen, nämlich den Schrecken. Ja, das Schreckliche ist eine Nachfolgegestalt des Erhabenen und hat durchaus sein Ästhetisches. Also wenn Büchner in Dantons Tod etwas spöttisch von Guillotinenromantik spricht, dann ist damit sozusagen dieser Aspekt berührt. Also, die Schönheit der Revolution, das wäre dann unser Begriff. Damit ist die Revolution, hat die Revolution eine ästhetische Seite, hat sich deswegen immer wieder mit Kunst verbunden und ist sozusagen, die Kunst ist sozusagen Parteigängerin der Revolution aus diesem begrifflichen Grund. Sie bleibt dadurch Schönheit und Erhabenheit bleiben bezogen auf die Sprengung des bestehenden Sehnsuchtskommunes, des bestehenden Gemeinsinns. Das wäre der konzeptuelle Hintergrund, von dem ich spreche und ich glaube, den ich Ihnen vorschlage, mit dem wir arbeiten können möglicherweise und wo wir jetzt uns fragen können, wie steht es mit dem Futurismus? Die futuristische Wendung, die nicht von den italienischen Futuristen stammt, und das ist auch ein wichtiger Punkt, Sie haben ja über den italienischen Futurismus besprochen und die politischen Verbindungen sind eindeutig Militarismus und Kolonialismus im italienischen Faschismus. Also das sagen wir ganz offen, ist nichts irgendwie, was man rausschälen müsste. Und Frauenverachtung als dritter Punkt, also das sind drei wesentliche Punkte des italienischen Faschismus. Das sagt nichts über die Techniken aus, ne? Aber das ist schon, das sagt das über das Selbstverständnis und den Gehalt aus. Hier würde ich sagen, im Russischen der Begriff der neuen vorwärtsschreitenden Schönheit ist eigentlich für mich ist das die beste Formulierung von revolutionärer Schönheit, die neue vorwärtsschreitende Schönheit. Da haben Sie das alles drin, da haben Sie das Geschichtliche, das Geschichtszeichen drin, das Vorwärtsschreitende, ja, und das Neue, und Sie haben eine antizipierende Perspektive drin. Und aus dieser Perspektive kann dann die Umwälzung dieses Regelanwendungshorizonts geschehen. So, und jetzt komme ich zu einem exemplarisch. Das war der erste Teil. Jetzt geht es auf der Basis dieser Einführung und Legitimierung, dass wir nicht irgendwie aus geistesgeschichtlicher Faszination, sondern aus begrifflichen Gründen über die Verbindung von Revolution und Schönheit oder Revolution und Kunst sprechen können, möchte ich jetzt mit Ihnen gerne in den russischen Futurismus eintauchen. Und dazu werde ich jetzt exemplarisch musikalische Stücke reinbringen. Wir können das noch ruhig auslassen. Ich mache es gleich dann. Ich will zunächst etwas sagen zu dem wahrscheinlich berühmtesten musikalischen Erzeugnis des russischen Futurismus, nämlich der Oper Sieg über die Sonne. Dieser Sieg über die Sonne ist eine Gemeinschaftsproduktion von verschiedenen, vor allem von Matjuschin, aber es hat auch Malevich mitgearbeitet. Da ist zum ersten Mal angeblich das Schwarze Quadrat aufgetaucht, nämlich als Vorhang. Verrückterweise, ja, das sind also noch nicht diese Stellung. Und es geht aber jetzt ja für uns um die Musik. Und das ist ein interessantes, eigentümliches Produkt gewesen. Also ein Gemeinschaftsprodukt von Dichter, Komponist, bildenden Künstler. Und es handelt von der Überwindung der alten Weltordnung, symbolisiert durch die Sonne, Ausdruck der alten Weltordnung. Die wird abgerissen vom Himmel und weil der Mensch durch seine technischen Fähigkeiten es schafft, eigene Energiequellen sich zu produzieren. Die Sonne kann also gestürzt werden und das ist sozusagen der vorwärtsschreitende Zug, ja, des Inhalts in diesem Stück. Das Stück ist, ich glaube, Sie hatten ja letzte Woche erst den Vortrag von das ist prima, weil ich dann gar nicht mehr über diese Sprachdinge sagen muss. Und da ist Frau Henning auch, glaube ich, viel, viel besser und kompetenter. Ich sollte aber noch anfügen, das wurde aufgeführt im Luna Park in Moskau. Der Luna Park war so ein Vergnügungspark, wie es heute auch der Luna Park ist. Und die haben also eine Oper aufgeführt in einem Vergnügungspark. Und das ist der eigentliche Schachzug ist eigentlich das, würde ich sagen. Der eigentliche Schachzug besteht nämlich darin, dass die Institution Oper verschoben wird in eine Institution der Angestelltenkultur, nämlich der Zerstreuung und der frühen Kulturindustrie im Grunde. Und das ist interessant, weil die Oper, dass sowohl die Musik als auch die Institution eigentlich sozusagen die Feier des Bürgertums seiner selbst waren im 19. Jahrhundert. Die Oper war die repräsentative Kunstform, bürgerliche Kunstform. Und das ist auch die Krise der Oper im 20. Jahrhundert, dass das Bürgertum, das sich in dieser Kunstform wiederfand, Jeder kleine Provinzort hatte deswegen eine Oper, noch bis 1945 zum Teil. Danach sind sie erst alle kaputt gegangen. Aber das hat damit zu tun, dass das Bürgertum tatsächlich dort seine Repräsentanz fand. Deswegen hat die Oper diese Sonderstellung. Und diese Sonderstellung wird von den Futuristen verpflanzt in den Lunapark, in den neuen Lunapark. Und gleichzeitig ist das ist ein Riesenskandal gewesen, angeblich einer der größten Skandale der neueren Kunst, aber das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, das sagt so die Literatur, denn das gehört irgendwie dazu, dass es immer große Skandale gibt. Aber es kam zu Schlägereien und zwar deswegen, weil die Leute, die auf dem Lunapark waren, natürlich ein Spektakel erwarteten. Ja, und dann kamen sie da rein und haben in einer neuen Sprache, mit einer Musik, zu der ich gleich noch was sage, und vor allem mit den Bildern und mit der Ausstattung, etwas vorgesetzt bekommen, was überhaupt nicht mit ihrer Spektakelerfahrung oder so zusammenhing. Und es kam zu der Schlägerei und zu dem Krawall. Das heißt, wir haben also nicht nur eine Kritik des Bürgertums durch die Kritik, also durch die, das gegen den Strichbürsten der Oper, sondern wir haben gleichzeitig auch noch eine, also einer hat das mal ein bisschen übertrieben, ich bin sowieso nicht so der große Debord-Fan, aber die, anders als andere hier im Raum, man kann das schon mal verwenden, aber jemand hat geschrieben, das sei ein antispektakuläres Spektakel gewesen. Und das stimmt schon, glaube ich. Also das ist keine schlechte Beschreibung für das, was da passiert ist. Erklärt jedenfalls die Wut der Besucher des Lunaparks auf das, was da passierte. Die wurden allerdings auch bespuckt und angeschrien, also Sachen, die dann später im Theater gang und gäbe waren, fanden schon alle 1914 statt und haben aber damals zu Recht auch dann die Gegenreaktion erhalten und wurden, also Prügel erhalten. Okay, das ist jetzt aber zur Musik. Das gilt eben als die große musikalische Sache. Die Musik ist nicht erhalten. Und wir haben einige Skizzen erhalten, beziehungsweise ganz wenige Noten erhalten. Und ehrlich gesagt ist die Musik ziemlich schlecht. Sie ist richtig schlecht sogar. Und sie ist überhaupt nicht revolutionär, sie ist einfach nur schlecht. Gilt komischerweise immer noch als ein mythischer Bezugspunkt für neue Musik. Der Sieg über die Sonne, angeblich sind da zum ersten Mal Vierteltöne eingesetzt worden, kann man aber auch alles nicht nachvollziehen. Also als Komponist muss man leider sagen, taucht das nicht so viel. Deswegen lege ich diesen Bezugspunkt auch direkt wieder beiseite, aber ich wollte wenigstens etwas dazu gesagt haben, weil das eigentlich immer der normale Hauptbezugspunkt, futuristische Musik, Sieg über die Sonne. Ja, aber die Musik, die wir da haben, ist wirklich banal, einfallslos und eigentlich dumm. Und muss man leider sagen. Okay, so viel dazu. Jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Punkt, nämlich der Musik, die wir uns jetzt anhören wollen. Die ist sogar 12 Jahre später, die ist nämlich aus den 20er Jahren. Und sie stammt von dem Komponisten Mossolov. Das berühmteste Stück, das werden wir uns gleich anhören, ist die Fabrik oder die Eisengießerei, wie man das auf Deutsch übersetzt hat. Und ich möchte jetzt zunächst mal vorspielen, ich mache es mal selber vielleicht, sondern wir hören uns zunächst mal folgende andere Dinge an. Ups. Jetzt können wir los. Okay, machen wir gleich. Ich sage mal kurz, was das ist. Also Alexander Mossolov. Das sind Zeitungsanzeigen. Singstimme, Klavier. Das ist die intime Musikkonstellation. Denken Sie an Schubert, Schumann. Ja, also das ist sozusagen bürgerliche Innerlichkeit. Die Kammermusik als etwas, als dasjenige, was nur Connoisseurs richtig erfassen können in einem ganz intimen Rahmen. Bürgerliche Sensibilität kann sich da entfalten und hat sich dort entfaltet. Und in diesen Zeitungsannoncen werden völlige Banalitäten gebracht. Zum Beispiel die erste Zeitungsannonce, wir hören sie mal alle vier, einfach, dass sie einen musikalischen Eindruck kriegen, falls sie es noch nicht kennen. Die erste geht darum, dass man die besten Blutegel nur bei einem bestimmten Menschen kriegt. Also wenn Sie Blutegel kaufen wollen, kaufen Sie es bei ihm und setzen Sie es richtig an. Das ist die erste Zeitungsannonce. Und jetzt eine Werbeannonce für eine Blutreinigung, also Blutegel ansetzen. Und so gehen die alle durch. Also sie sind richtig dümmliche Zeitungsannoncen. Und die werden nun in diesem kammermusikalischen Zusammenhang dargeboten. Und ich spiele Ihnen das deswegen vor, weil Mosolow eigentlich aus der Pianistik kommt und aus der Klaviermusik, ja, aus dieser Tradition, sodass Sie das haben, soll uns dann gar nicht mehr so groß beschäftigen, wir gehen dann zu dem anderen über, aber dass Sie auch diese Klänge und diesen Hintergrund im Auge haben. Ich spiele es mal vor. Okay, ich hoffe, Sie haben da einen guten Eindruck das bekommen, auch von dem musikalischen Hintergrund. Die Musik ist noch tonal. Sie ist noch tonal, aber die Chromatik ist sozusagen vollständig ausgeführt. Also man spricht auch davon, dass das Chroma ist ausgestuft. Es gibt also nicht mehr die Zentrierung der Tonalität in demselben Maße, wie es vorher gab, aber sie ist noch nicht atonal, die Musik, ne, sondern sie ist durchaus tonal organisiert. Und das ist also im Vergleich zu dem, was das musikalische Material anbetrifft, anders geartet als das, was zum Beispiel Schönberg zur selben Zeit versucht hatte oder komponiert hatte. Also in einem gewissen Sinne hat nicht die Radikalität der Schönbergschen Klaviermusik. Aber das Bedeutende ist, dass es diese Anwendung auf diese Zeitungsannoncen, ja, weil dadurch eben dieser Kontrast dann herkam. Zur selben Zeit, als sie komponiert worden, hat Hans Eisler seine Zeitungsannoncen wieder in Baden-Baden bei den Festspielen aufgeführt, was einen großen Skandal hervorgerufen hatte. Aus eben dem Grunde, weil, das kann man es heute nicht mehr so richtig vorstellen, weil eben die Intimität des Liedgesangs, die menschliche Stimme, ja, das ist sozusagen die Seele des Menschen, die sich im Lied äußert, diese Intimität des Liedgesangs mit so einer banalen, auch wieder angestellten, kulturartigen, mit einem Angestelltenkulturgehalt verbunden wird, wie Zeitungsanzeigen. Das steht im Hintergrund. Die Tonalität, also die sozusagen vollchromatisierte Tonalität, ist auch dasjenige, was jetzt in dem radikalen, dem wahrscheinlich seinem radikalsten Stück zu hören ist, ziehen jetzt vorspielen möchte und über das ich dann vor allem jetzt gleich etwas sagen werde. Das ist eben die berühmte Fabrik. Inhaltlich können wir auch sagen, das hier ist satirisch. Ja? Das verspottet das Bürgertum oder Kleinbürgertum auch. Ja, mit seinen Zeitungsanzeigen. Die machen Werbung für Blutegel und so weiter. Das ist sozusagen die spöttische Seite. Und jetzt werden wir eine sehr affirmative andere Seite sehen. Also nicht mehr die kritische Seite, das war jetzt Kritik. Jetzt kommt eine Affirmation und die Affirmation ist die Affirmation einer neuen Schönheit, die viele nicht als schön empfinden, wie wir es jetzt sehen. Ja. Jetzt gehen wir auf die Strich. Das mit den Noten. Das kannst du auch. Also, ich hoffe, ich spiele es nachher. Ja, das ist also die Eisengießerei auf Deutsch oder die Fabrik. Das ist Original heißt. Man kann es ja sehr gut hören, es hat eine relativ leichte, großformale Einteilung, ne? Es ist dreiteilig, also Beginn und dann am Ende eine Reprise, etwas kürzer als der Beginn und dann ein Mittelteil, der etwas anders strukturiert ist. Was interessanter ist als die Großform, ist jetzt die sind die Konstruktionsverfahren des Stücks. Will ich wenigstens noch ein paar Hinweise geben. Kann ich das hochnehmen? Also erstmal ist klar, also bis auf das Bläserthema, dieses sogenannte heroische Thema, was da gespielt wird, gibt es eigentlich keine Thematik in dem Stück. Das Stück ist athematisch. Statt eines Themas haben wir sozusagen einen Orchesterhintergrund, der sozusagen zusammenmontiert wird aus verschiedenen Bestandteilen. Und wir können sagen, diese Bestandteile sind Bestandteile, die insgesamt einem Verdichtungsvorgang folgen. Sie wiederholen sich. Also wir haben hier so diese Figur, kann man das gut sehen? Ja, ne? Wir haben hier diese erste Figur. Und die wiederholt sich die ganze Zeit, ja? Die wird sozusagen in Wiederholung. Hier haben wir eine zweite Ebene, also ersten Ebene. Dann haben wir hier, warten wir mal, dass ich das hier richtig auch sehe auf diesem komischen Blatt, genau. Dann haben wir hier eine zweite, und das nennt man, also ich weiß nicht, sind hier Leute von der Musikhochschule? Also wenn ich in der Fachterminologie jetzt reinrutsche, die unverständlich ist, dann sagen Sie es bitte sofort. Also das sind sogenannte Ostinato-Figuren. Die verändern sich nicht, sondern die werden einfach wiederholt, hintereinander gesetzt. Ja, kennt man aus vieler verschiedenster Musik. Ja, das ist ein Ostinato, ist immer dasselbe. Das ist ein Ostinato, ist immer dasselbe. Ja, das hier abkommt. Da ändert sich gar nichts. Da findet keine Entwicklung statt. Es gibt keine Entwicklung, sondern es wird immer wiederholt. Wir haben hier dieses hier als eine weitere Form. Und zwar haben wir diese Dreiergruppe zusammen mit der unteren, ja, wir haben hier mit dieser unteren und dem durchlaufenden 1, 2, 3, 4. Ja. Hier haben wir 1, 2, 3 Pause, 1, 2, 3, 4. Eins leicht versetzt, dann Pause. Die sind sozusagen, die bilden einen Block, sind drei Elemente, die einen Block spielen. Wir haben also drei Großelemente und dieses hier, dieser Ostinato, dann die anderen Figuren sind auch alle Ostinato. Ja, die bewegen sich, weil jetzt kann der Entwicklung. Wir können sagen, also klassisch gesprochen würden wir sagen, hier findet eine Exposition statt. Ja. Das ist so in einer Musik wird ein Thema exponiert. Hier wird kein Thema exponiert, das ist gerade kein Thema. Ja, Thema ist Individualität. Klassisch gesprochen, Thema ist Subjektivität. Ja. Und das Thema, hier, das ist alles kein Thema. Das sind Figuren, aber keine Themen. Ja. Und diese Figuren werden auch nicht entwickelt. Ja. Mit Themen kann ich thematisch, motivisch arbeiten. Ja. Dann kann ich weiterspitten. Ja? Und das wird nicht weitergesprochen, sondern das wird wiederholt, weil es eben gar keine thematische Substanz hat, sondern einfach nur eine Figur ist. Punkt. Ja, und dann kommst du mal weiter. Also das ist sozusagen der Zug. Wenn wir jetzt weitergehen, ob ich das hier hinkriege? Nee, noch nicht. Seid immer noch nicht gewechselt? Muss ich das abspielen, dass das wechselt? Nee, ich glaube, das müsste dann trotzdem wechseln. Ja? Jetzt. Okay. Ich will das jetzt nicht durchgehen, aber diese nicht-thematische Substanz, die da eingeführt wird, die wird variiert. Hier sehen Sie neue Varianten. Diese Varianten sind nicht klassische entwickelnde Varianten, sondern kommt einfach wieder ein ostinates Moment dazu. Hier so blink, blink, blink, relativ laut. Ja? Hier, kommt plötzlich dazu. Ja? Hier haben Sie dasselbe, also das gehört zu diesem, ja, das ist jetzt dazu gekommen. Hier haben Sie Dam-dam, ein Stück, dann nochmal was Zweischlagendes rein. Das sind also, das ist sozusagen derselbe Satz wie vorher, das geht hier immer weiter, ne? Das ändert sich gar nicht. Derselbe Satz wie vorher, dieselbe Figur wie vorher, oder dasselbe Ostinato wie vorher, aber es wird eben, kommt eine neue Ostinato-Figur dazu. Und das wird immer weiter vollgepackt mit neuen Ostinato-Figuren. Und dadurch verdichtet sich dieses Stück so. Ja? Dadurch entsteht eine Dynamik in dem Stück, obwohl gar keine Entwicklungsdynamik da ist. Ja, sondern ich würde es nennen, es ist eine Montagedynamik. Da wird was reinmontiert. Das ist sozusagen die Maschine, die Eisenfabrik, die sich da gewaltig aufbaut. Und der große Kontrast, das haben wir alle gehört, der große Kontrast ist dieses etwas kitschige Raumthema oder kitschige Bläserthema. Das sogenannte Heroenthema, ja, ein heroisches Thema kommt das da rein. Das ist aber eigentlich auch kein richtiges Thema. Das taugt eigentlich nicht zu einem Thema, sondern es wird da reingespielt und ist von der Art her natürlich völlig anders. Diese Ostinati, die verdichten sich immer mehr, es wird so ein riesiger Lärmklotz im Grunde, der dann da unten abläuft. Aber es ist immer dasselbe, ja, das darf man nicht vergessen, es bleibt immer dasselbe. Und dann kommt oben eine Pseudosubjektivität rein in diesem Thema, der eigentlich eher was Kollektives hat vielleicht. Und in meinen Ohren ist das das schlechte Moment an dem Stück, dass er dieses Horn immer drin hat. Aber man kann auch argumentieren und sagen, gerade durch den Kontrast kriegt dieses maschinenartige, montierte nochmal ein besonderes Gewicht. Ja, darüber könnte man sich jetzt streiten, wenn es jetzt um ein ästhetisches Urteil geht, wie man das zu deuten hätte. Das ist so viel jedenfalls zunächst mal zum großen Konstruktionsprinzip, was Mosolov hier macht. Und die Frage ist natürlich nun, wie deuten wir dieses? Wir haben hier, also jetzt, ich bleibe mal noch kurz in der ästhetischen Terminologie drin. Also auf den Begriff gebracht, wir haben hier einen Satzstruktur, Gegensatz, ja, das sich verdichtende Ostinato einerseits, diese heroische Horneinsatz auf der anderen Seite, das ist, passt nicht. Weil das Ostinato sich aus vielen Elementen zusammensetzt, können wir hier von einem Polyostinato sprechen. Und es akkumuliert sich. Wir haben so ein akkumulierendes Polyostinato im Hintergrund. Ja, das ist sozusagen die Faktur. Und es gibt, und was auch wichtig ist, das hören Sie eher, oder hören Sie, sozusagen die gesamte Bandbreite der Tonleiter wird ausgefüllt. Ja, das Ostinato, das dehnt sich immer weiter auf, bis man am Ende wirklich wie so eine Art flächige Erscheinung plötzlich hat. Ja, die da im Untergrund steht. Also wir haben diese Verdichtung. Wir haben also Satzstruktur, Gegensatz in einem sich entwickelnden Thema, eines sich nicht entwickelten, aber verdichtenden Polyostinato, das athematisch ist. Wenn wir die bis zur Spätform der europäischen Musik tonal strukturierten europäischen Musik schauen, dann haben wir drei Ebenen, die wir unterscheiden können. Wir können sagen, die motivisch-thematische Ebene, ja, wo Motive, bestimmte Figuren eine Rolle spielen, bestimmte Themen eine Rolle spielen, die dann entwickelt werden, mit denen gearbeitet wird. Gibt es auch in anderen Musikformen, heute herabgesunken, meistens in kulturindustrielle Erzeugnisse. Oder was heißt herabgesunken? Heute hauptsächlich am Gange. Ich will jetzt hier nicht diesen Adorno-Ton reinbringen, also hauptsächlich in kulturindustriellen Zeugnissen sichtbar. Wir haben eine harmonische Ebene und wir haben eine Klangfarbenebene. Und hier würde ich sagen, eine Klangfarbenebene, man kann gar nicht mehr richtig von einer Klangfarbe sprechen bei diesem Stück, weil es einfach nur ein Getöse ist, was da rauskommt. Motivisch-thematische Arbeit gibt es sowieso nicht, haben wir gesehen, ist alles ostinat, wird immer nur wiederholt und alles, was sich verändert, sind eben sozusagen Stücke, die da hinzumontiert werden. Und harmonische Ebene gibt es eigentlich auch nicht, sondern es gibt nur die Ausfüllung sozusagen der chromatischen Totalen, Punkt, mehr nicht. Alles andere gibt es nicht. Wir haben also ein hochkonstruktives Stück auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch irgendwie wiederum statisches Stück. Wie wollen wir damit umgehen? Ich lese mal ein Zitat von Majakowski aus demselben Jahr vor, das gar nichts mit dem Stück zu tun hat, aus dem Gedicht. Schmiegsame Höflichkeit des hinterhöfischen Hunds, Teller, Speichel und sonstiges Lecken, nennen viele gesunden Realismus bei uns. Gecken, auch wir sind Realisten, doch nicht, wie das viele sich sein Maul auf dem Boden, doch nicht, wie das Vieh sich sein Maul auf dem Boden vom Grasfutter nährt. Wir sind für das Neue, das Kommende, riesig von Elektrizität und Kommunismus vermehrt. Das spielt natürlich auf Lenins berühmten Satz an, Kommunismus, das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung, den er auf dem 8. Sowjetkongress, ich glaube 20 schon gesagt hat. Es geht also, im Hintergrund steht nachholende Industrialisierung als wesentlicher Bestandteil des Sowjetkommunismus. Und Majakowski verbindet diese nachholende Industrialisierung mit einem neuen Realismus. Ein Realismus, der nicht das ist, was er Teller, Speichel und sonstiges Lecken nennt, sondern dass das Neue, das Kommende, riesig von Elektrizität und Kommunismus vermehrte, im Auge hat. Wir können, wenn wir diese Verse im Hinterkopf behalten, können wir in einem gewissen Sinne sagen, das ist die musikalische Version dieser majakowskischen Thesis. Das ist sozusagen die musikalische Antwort auf Lenins Referat auf dem Sowjetkongress. Kommunismus ist Sowjetmacht mit Elektrifizierung. Wir können das ja ausdehnen, Elektrifizierung auf den Ausbau des Industriellen insgesamt. Und dann können wir sagen, das ist sozusagen die musikalische Art und Weise, das ins Werk zu setzen. Durch diese montierende Konstruktion eines Geschehens, das gleichzeitig statisch und in sich bewegt ist und als solches sozusagen die Präsenz von einer Fabrik, also einer Industrialisierung bringt. Und jetzt kommen wir, ich spiele Ihnen jetzt noch ein weiteres Stück von Mosolow vor, um zu zeigen, dass dieses Verfahren keineswegs ein Garant gelingender Stücke ist. Also das ist schon, finde ich, ein sehr beeindruckendes Stück, weil es die Montage so radikalisiert. Das Stück, was ich jetzt Ihnen spiele, ich will Sie jetzt nicht präformieren, aber ich finde es wesentlich so beeindruckend, hat den Titel Die Ankunft der Traktoren auf der Kolchose. Und es klingt schon grauenhaft, aber Sie sehen aber, die Verfahrensweisen sind ganz ähnlich in einem gewissen Sinne. Ja, das ist das Interessante daran. Also, eigentlich Kitsch. Ne? Wir sind die junge Garde des Proletariats. Kommt da als Melodie natürlich jetzt kurz vor. Wir haben unten noch die Ostinati-Figuren wieder zum Maschinellen. Aber das gelingt nicht in diesem Stück. Das ist, würde ich, also scheint mir ein misslungenes Stück zu sein. Das Thema ist dasselbe. Die Verfahrensweisen sind dasselbe, aber es funktioniert eben nicht. Okay, das wäre jetzt die vorwärtsschreitende Schönheit im Musicis. Was ist das Ergebnis gewesen? 1931 schreibt ein gewisser Rudolf von Liebig, Los Angeles, USA, an den Volkskommissar für Aufklärung Moskau, dass er in Hollywood ein Ballett mit dem Titel Der Geist der Fabrik gesehen habe, zu dem der ukrainische Komponist Mosolow die Musik geschrieben habe. Ich hoffe, von Ihnen zu erfahren, dass Sie nicht sozusagen, also er schildert die Reaktion des amerikanischen Publikums auf die Eisenfabrik, auf die Fabrik, und sagt, die in Hollywood sind rausgegangen und haben gesagt, klar, in Russland herrscht die Unterdrückung, und dieses Stück, also die Eisenfabrik, zeigt uns, wie sozusagen die Menschen dort geknechtet werden. Und er beschwert sich jetzt als Kommunist, der in den USA lebt, beim Volkskommissar in der Sowjetunion darüber, dass dieses Stück aufgeführt wird. Eine Musik, die auf der Darstellung eines äußeren Merkmals basiert und oberflächlich und trügerisch sei. Ich zitiere nochmal, als alter deutscher Musiker, dessen Großvater aktiver Revolutionär des Jahres 1848-49 in Deutschland war, und als Experte in Sachen Musik fühle ich mich verpflichtet, Ihnen zu schreiben, weil ich daran glaube, dass Sie daran interessiert sind, wie Sie wahrhaft mit diesem Dokument umgehen. Und danach entspannen sich, hat der Inspektor der Musikabteilung, Moishe Greenberg, ein Gutachten über die Eisenfabrik erstellt von Mossolow, allerdings 31, das heißt 5 Jahre später, unter verschärften Bedingungen bereits. Und darin steht Folgendes. Damit will ich dann auch meine Ausführungen beschließen und dann mit Ihnen weiter diskutieren. Der Komponist Mossolow ist ein Vertreter des extrem rechten Flügels unserer Komponisten. Seine Ausrichtung seiner Ideologie nach ist das Schaffen Mossolows für uns klassenfeindlich. Darüber wurde in unserer musikalischen Fachpresse wiederholt berichtet. Was den Geist der Fabrik Mossolows, die richtige Bezeichnung ist einfach Sabot, anbelangt, erzeugt diese Musik in der Tat eine bedrückende Atmosphäre durch ihr totes, monotones, mechanisches, automatenhaftes, freudloses und düsteres Kolorit. Das Werk will das Laufen und den Lärm einer Maschine darstellen. Die ganze Sache ist im Stil zeitgenössischer, westlicher, bourgeois, dekadenter, urbanistischer Vorbilder der Musikkunst gehalten. Mossolows Vorliebe und Affinität zu diesen bourgeoisen, dekadenten Vorbildern und die unkritische Adaption der Technik der modernen bourgeoisen Kunst führten dazu, dass man Mossolows Savot unobjektiv als ein Pamphlet, als eine boshafte, tendenziöse Entstellung der sowjetischen Wirklichkeit und unseres Aufbaus betrachten muss. Viertens, ich halte es für notwendig, trotz seiner offensichtlichen Feindseligkeit unserer Kultur gegenüber wird dieses Werk ungehindert gedruckt und repräsentiert, was zu politischen Missverständnissen und Unannehmlichkeiten führt, wie im vorliegenden Fall. Er bekam also Ärger mit der Bürokratie und ist dann abgeglitten in Kompositionen, die für uns uninteressant sind. Eigentlich hat er erst plakativ angefangen zu komponieren. Und das ist sozusagen das traurige Ende dieser futuristischen Musik gewesen. Er kam dann in die Mühlen der weiteren Entwicklung. Gut, das wäre jetzt zunächst mal was ich Ihnen anzubieten habe über die neue vorwärtsschreitende Schönheit des Futurismus in der Musik. Gibt es offenbar ist es nicht ganz leicht, diese neue vorwärtsschreitende Schönheit darzustellen, wie wir sehen. Und das gibt vielleicht auch Raum zum Nachdenken. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus